Wenn ihr den Omnibus werbefrei hören wollt, erfahrt ihr am Ende der Sendung, wie das geht. Denn um weiterfahren zu können, braucht der Bus Geld. Willkommen im Omnibus mit Andreas Auto Kessler. Holger, mein Herz, guten und Tag. Holger, du bist ja eher so ein Sitzmensch klein. Genau. Also eigentlich Holger ist Sitting Duck. Sitting Lame Duck. Ja. Thema heute Autositze. Ja. Das ist kein reines Komfortthema. Das ist wieder so eine Sache, wo ich denke, ja mein Gott, da sind halt Sitze drin. Was will man denn darüber reden? Ja. Also das Spektakulärste, was ich so, also meine Sitze in meinem Bus kann man halt umdrehen. Das finde ich schon ganz cool. Naja gut, das gibt es aber schon seit 40 Jahren bei Westfalia. Aber denk doch mal alleine an die Diskussion um die ehemalige Intendantin des RBB mit den Massagesitzen. Ja, was haben sich die Leute da aufgeregt? Ja, vor allen Dingen, weil, also da ist ja sehr viel, also bei dir, bleiben wir einfach beim Rundfunk Berlin-Brandenburg. Da stinkt's ja zum Himmel. Aber einiges an dieser Berichterstattung ist halt auch wirklich eine ganz, ganz erbärmliche Kampagne. Und ich habe irgendwie den Eindruck, dass diese Massagesitze auf jeden Fall ein Teil der Kampagne sind, weil wenn ich mir eine Karre für 150.000 Euro kaufe, da sind Massagesitze. Da kannst du halt gar nichts anderes machen. Genau, als die sind da einfach per se mit drin. Ja, Punkt. Ab einer bestimmten Ausstattungsvariante oder ab einer bestimmten Klasse sind die da immer drin, oder? Aber hättest du gedacht, dass Massagesitze als Subjekt so ein Neidfokus werden können? Darum geht's nämlich. Das geht letztendlich, bei der Kampagne geht's darum, da Neid zu schüren. Ja, genau. Nee, hätte ich nicht gedacht. Also, weil auch jeder halbwegs mit Verstand ausgestatteter Mensch müsste doch sofort auf die Idee kommen zu sagen, okay, es ist halt überhaupt nicht zu rechtfertigen, 150.000 Euro Karre dahin zu stellen. Aber mei, dann sind da halt Massagesitze drin. Das ist genauso wie, da ist die Chefetage saniert worden. Ja, manchmal muss die Chefetage halt saniert werden und da stellst du halt keine Bistromöbel rein, weil das ist mehrere tausend Euro Unternehmen. Aber wir bleiben bei den Sitzen. Ja, wir müssen bei den Was Sitzen machen so Massagesitze eigentlich? Ich hatte sowas noch nie, ich war noch nie Intendant. Ich hatte das schon öfter mal im Testwagen und dachte natürlich auch, was für ein Scheiß, sowas braucht kein Mensch. Ja, denkst du, wenn du es einmal hattest. Ja, du kannst also da alle möglichen Modi-Einsätze einstellen und dann gehen da Luftpolster hoch und runter. Also so wie diese Dinger, die früher im KDW standen. Ja. So ungefähr muss man sich das vorstellen. Nicht? Und insbesondere, wenn man jetzt wirklich mal so eine richtig lange Strecke fährt, also zeitlich lange Strecke fährt, kann ja immer mal passieren, dass man eine ewig Baustelle hat oder ewig im Stau steht und sich im Auto aufhält. Das ist doch mittlerweile, also ich erinnere mich daran, ich bin vor ein paar Jahren schon mal, ist es schon her, da hatte ich zum ersten Mal ein Auto mit voller Assistenzsystemausstattung und bin von Hamburg bis Kempten im Allgäu gefahren. 7 Stunden hat die Fahrt gedauert. Und durch die Assistenzsysteme habe ich keine Pause machen müssen, weil das nimmt einfach Ermüdung raus, die Assistenz. Genau. Also die Spur, die Tempo. Halten dich fit. Nicht? Genau. Das ist ja also ein Teilaspekt, der spielt dann eben eine große Rolle. Einmal eben dieses Ermüdungssymbol, diese Kaffeetasse, die dann aufgeht. Ja, da wird die Augenblinkfrequenz und die Körperstellung und die Körperhaltung, die wird eben detektiert durch alle möglichen Kameras und Sensoren. Ach, ich dachte, das macht der Sitz und das Lenkrad und oder das Lenkrad. Nee, da sind alle, ich weiß, wo die im Einzelnen eingebaut sind. Also das sind die sind im Rückspiegel eingebaut, in diesem Kameramodul. Und da gibt es sicherlich noch viel mehr Sensoren, auch wenn man dann den Sitz eben dann plötzlich nur noch einseitig belastet, weil man schon halb weggenickt ist. Ja. Also kann weiß ich jetzt nicht, welche Algorithmen da die einzelnen Hersteller als Basis nehmen. Jedenfalls handelt es sich bei diesen aktiven Sitzen, so muss man es ja eigentlich nennen, um ein Sicherheitsfeature. Ja, es hält den Fahrer fit oder fitter. Ja. Er ist länger in der Lage, eben wirklich schnell zu reagieren und aktiv am Verkehrsgeschehen teilzunehmen und deswegen ist das eine gute Sache. Und wenn du es einmal hattest, willst du es nie mehr missen. Das ist so ein bisschen wie Lenkradheizung. Ja, so ähnlich. Ah, okay, genau. Ja, okay. Das wenn du erstmal angefixt bist, Sachen, wenn du erstmal angefixt bist. Meine, guck mal, denk was doch mal, soll denn der Scheiß? Denk doch mal, Holger, denk doch mal an deinen alten Ford Fiesta. Ja. Ja, das war ja mehr irgendwie so eine Art Gartenstuhl, der da drin war. Nee, ich hatte aber auch schon mal einen Fiat Panda, von daher da, ist der... Genau, nehmen wir den. Nehmen wir den Panda aus den frühen 90ern. Ja, Gartenstuhl. Nicht? Ja, also damals war so ein Rohrgestell, wo irgendwie so ein Stoffbezug raufgeknöpft war. Interessanterweise aber der Sitz, in dem ich am wenigsten Rückenprobleme hatte. Was hast du damals gewogen? 65 Kilo. Nee, bestimmt weniger, aber nicht viel weniger. Also, ja. Okay. Naja, gut, okay. Das, ja, gute Frage. Es kommt, also man redet ja davon Ergonomie. Ja. Ja, da spielen alle möglichen Sachen eine Rolle. Die Autoindustrie geht ja immer vom, ich glaube, das ist der 92% Mensch. Davon gehen die aus. Der 92% Mensch. Mann wahrscheinlich, oder? Weil, Mensch. Mensch. Tatsächlich? Also, weil die Dummies, die waren ja lange nur Männer, oder? Naja, aber das ist schon sehr lange her, okay, dass es nur Männer-Dummies waren. Also, da gibt's jetzt Baby-Dummies, Kleinkind-Dummies, Hunde-Dummies. Gibt nee, alle ich mein, so. Also, Männer-Frauen-Unterschiede. Ja, also, nee, auch. In der Frau sowieso. Die gibt's schon, die gab's spätestens seit Einführung des Gurtes hier da quer über die Brust. Okay. Da wurden dann eben die Sensoren eben im Brustbereich besonders wichtig. Also nochmal, wo waren wir gerade stehen geblieben? Sicherheitselement, Ergonomie, genau. Und der 92% Mensch, nur 8% aller Autofahrer ist entweder kleiner oder größer als das, was für das der Sitz oder dieses SRS, Seat Restraint System. Das was heißt das? SRS steht doch immer drauf. Ja, was heißt das? Seat Restraint System. Seat Restraint System, das ist das, was Rückhalt bei Audi früher, wie hieß denn das, die haben das eingeführt, ne? Weiß ich nicht. Ja, ja, doch. Nee, die Audi hat einen Gurtstraffer eingeführt. Nee, pro Contender. Pro Contender, genau. War das nicht sowas? Nee, das war was anderes. Da wurde, wenn es einen Frontalcrash gab mit einer Drahtseilkinematik, eben die Lenksäule und das Lenkrad vom Fahrer weggezogen. Ah, okay, so. Ah, schade. Ja, ist aber, glaube ich, nur in einer Baureihe realisiert worden. Okay. Und dann nie wieder. Aber solche Aufkleber. Ja, ja. Naja, aber fand ich cool. Ja. Cool, ja, das war ganz analog. Ganz analog. Da musste nichts geupdatet werden, oder das hat einfach funktioniert. Okay, also SRS ist Gurtstraffer, Airbag und Sicherheitsgurt, das Rückhaltesystem. Und last but not least natürlich der Sitz. Ja, also ein sehr gutes Beispiel ist der R129, der Mercedes SL. Da ist das System Sitzgurt alles eins. Ja, das ist also ein System. Wenn man den Sitz ausbaut, dann ist der Gurt gleich mit draußen. Also da wurde es sehr, sehr weitgehend realisiert. Ist das sinnvoll? Also ist nicht die Idee, dass der Gurt an der B-Säule fixiert ist, weil das der stabilste Punkt ist und so? Ja, das hängt davon ab, wie man den Sitz ausführt. Nicht? Also, okay. Wie du den, und genau da kommen wir jetzt auf einen Punkt. Nicht? Also hier deine Campingstühle früher im Panda, die waren eben, naja. Ja, wenn dann die Verriegelung nicht mehr so ganz so in Ordnung war, hast du bei einer Vollbremsung, hat der auch mal nach vorne geklappt. Genau. Ich hatte mal einen Fall, das war wirklich legendär. Das war so in der Frühzeit meines automobilen Daseins. Da habe ich auch einen bedauerlichen Unfall gebaut. Und wir waren zu dritt im Auto und das Auto war ein Opel Rekord, ein C-Rekord Caravan. Ja, und zwar ein Dreitürer. Also ein Shooting Brake, wenn man so will. Er hatte vorne zwei Türen und die Heckklappe. Kenne ich noch. Sehr schick heute. Sehr schick. Also habe ich auch noch nie wieder gesehen seitdem. Und jedenfalls, mein Freund Stefan lag hinten. Wir waren auf dem Weg nach Südfrankreich, lag hinten auf der Rückbank und schlief. Ja? Und ich saß am Steuer und schlief dann irgendwann auch und fuhr in den Graben deswegen, weil eingeschlafen. Ja. Damals gab es eben noch nicht dieses Kaffeekannen. Böse Sekundenschlaf. Ja, der Sekundenschlaf, genau so. Und der Aufprall war, also es ging, kann ich vorwegnehmen, alles glimpflich ab. Niemand wurde verletzt. Also ich glaube, ich hatte bloß eine Schramme am Knie. Und bei dem Aufprall drückte natürlich das Gepäck nach vorne, was hinten, es war ein Kombi, was da hinten drin war, und klappte die Rücklehne nach vorne. Ja, und der schlafende Stefan ist auch durch den Aufprall aber von der Rückbank runtergerutscht und in den Fußraum gefallen. Ja, die Rückbank klappte über ihn rüber und er war weg. Ja. Und danach habt ihr mit Menschenschmuggel aus der DDR angefangen. Und mein Beifahrer und ich, wir stiegen aus, mussten uns kurz sammeln und sagt, sag mal, wo ist denn überhaupt Stefan? Wir guckten ins Auto, da war er nicht. Ja, da haben wir natürlich überhaupt nicht realisiert, dass die Rückbank umgeklappt war und das Gepäck sich über ihn rübergeschoben hatte. Und man hört auch so. Und dann, hey, jetzt irgendwie, da ist ja die Rückbank, ist ja weg. Ja, da musste man das Gepäck erstmal, dann zogen ihn da raus. Und er war da, je erwacht. Was ist denn passiert? Er hat gar nichts mitgekriegt. Um ihn herum war es plötzlich dunkel. Ja, aber da sieht man, wie wichtig so ein eben die Verankerung der Sitzanlage im Auto ist. Und deswegen kann man auch nicht so ohne weiteres da dran rumfummeln. Nicht? Also es gibt ja immer wieder Fälle, wo große Menschen, also es sind dann die 8% Menschen, die sind dann eben größer als das, was der Verstellbereich des Sitzes da bietet. Also mein weiter Freund, zurück geht's eben mein nicht. Freund Tobi ist irgendwie 2 Meter, weiß ich nicht, 4 oder keine Ahnung, ja, sowas. Der passt nicht in meinen Ford Transit. Ach. Der sitzt, krass, oder? Ja, der kommt mit seinen Füßen nicht am Lenkrad vorbei. Genau, mit seinen Beinen. Beinen nicht an, also hätte ich nicht mit gerechnet. Ja, ja, sowas gibt's. Und deswegen gibt's eben, also bei vielen Autos konnte man auch gegen Sonderwunsch, konnte man die Sitzschiene nach hinten verlängern, damit man die Sitze weiter nach hinten fahren kann. Hat ein anderer Freund von mir, der ist auch 2 Meter groß, und der hat einen alten Volvo, diesen Amazone-Kombi, weißt du? Duetto. Duetto heißt der. Und da passt passt nicht rein. Also geht nicht. Also 2 Meter. Der Schwede ist ja kleiner, weil es da so dunkel ist. Ach so. Aha. Keine Ahnung warum, aber ja. Ja. Na, aber er hat den trotzdem, den Wagen, und fährt damit, oder? Na, er hat sich diese Sitzschienenverlängerung machen lassen. Also der Fahrersitz geht ein Stück weiter nach hinten. Hat es machen lassen, und das ist eine Sache, die muss von einem Gutachter abgenommen werden. Wow. Ja, das ist also, kannst du ja nicht einfach irgendwas reinschweißen oder irgendwie ein Loch reinbohren und dann festschrauben. Ja. Was natürlich vielfach gemacht wird, aber ich habe auch schon Fälle gesehen, da hat sich einer irgendwie so einen Rennsitz eingebaut in seinen Recaro-Sitz. Naja, oder einen anderen. Gibt also, Recaro ist ja nur einer. Ich kenne nur Recaro-Sitze. Ja, ich wusste gar nicht, dass irgendwie noch andere herstellen. Inzwischen ist das ein Synonym für Sportsitze, nicht? Aber es gibt noch Sparco und Scheel und König. Also gibt schon noch ein paar. Okay. Und du musst, wenn du einen Sondersitz, also einen anderen als Seriensitz in dein Auto einbaust, musst du das eigentlich abnehmen lassen. Ne? Das wird er gemacht haben. Also der kann selber nicht schrauben, sondern er hat eine Werkstatt dafür. Ja. Der gibt es ja auch nicht. Also Keiper gehört, glaube ich, heute zu Johnson Controls. Das ist eben die Firma, die diese Sitze baut. Auch als Zulieferer für die Autoindustrie, also die bauen die ja auch am Band ein. Also das ist ja nicht nur als Sondersitz. Die bauen natürlich Sitze, die dann die Konsolen haben und die auch eine ABE haben oder wenigstens ein Gutachten, Festigkeitsgutachten, sodass dann der Gutachter es problemlos abnehmen kann. Muss man aber auch machen, denn wenn man da einfach nur was reinbaut und dann eine Schraube durch den Unterboden festzieht mit einer Mutter, dann rostet es zuerst als da zuerst. Dann rostet die Schraube alsbald raus, genau. Und vor allen Dingen fährt man dann eben ohne Versicherung und Betriebserlaubnis. Ja. Seit wann, kannst du das irgendwie eingrenzen? Seit wann ist es überhaupt Thema, so sehr auf Sitze zu achten, wie du gerade beschreibst, der Mercedes SL mit seinem ganzen integrierten Konzept und so? Weil in deinem C-Rekord war das ja anscheinend noch kein Thema. Nee, das war, glaube ich, sogar noch eine Sitzbank. Der hatte Lenkradschalter. Wann hat das angefangen, dass sie sich Gedanken darüber gemacht haben? Naja, irgendwann fing es dann eben an, das kam auch aus dem Sportwagenbau und auch aus dem Motorsport. Nicht? Die haben ja dann schon sehr früh, hatten ja so eine Schalen drin, also wirklich Schalen, meistens GFK-Schalen, wo dann... Hieß ja auch Schalensitz, ne? Zuerst hieß tatsächlich Schalensitz, nicht? Also im Rennwagen, da wurde die Schale dann hinterschäumt, also da hat sich der Rennfahrer reingesetzt und der wurde dann mit Schaum ausgeschäumt und dann saß der da quasi wie im Saugnapf in seinem Sitz, in seinem Schalensitz drin. Das hatte den Zweck, dass er eben von den Querbeschleunigungskräften entlastet ist. Also, dass er sich nicht irgendwie abstützen musste am Fenster oder am Lenkrad klar. Sondern dass er eben dass der Sitz ihn festgehalten hat. Und das war auch der Sinn von diesen etwas stärker konturierten Lehnen, wo dann eben an der Seite die Hüfte gehalten wird und auch unten, also das Becken. Und ja, und dann ging's los, nicht? Also, wie gesagt, der ganz normale Recaro Idealsitz N, der hatte eben eine bessere Seitenführung, Punkt. Ja, und dann gab es welche, da konnte man dann vorne die Oberschenkelauflage, die konnte man dann ein bisschen rausziehen. Das würde ich mir ja wünschen bei mir. Ja, also man konnte den Sitz, also die besseren Sitze dann irgendwann viel genauer und individueller den jeweiligen Fahrer einstellen. Die einen sitzen lieber hoch, die anderen sitzen lieber tief. Ja, dann gab es irgendwie, bei mir ist sowas, da kann ich irgendwie so Druck im in die Lordosenstütze. Lordosenstütze heißt das. Die kann man entweder elektrisch mit einem kleinen Knopf, dann fährt da so ein kleiner Motor oder so ein Exzenter raus, oder du kannst sie aufpumpen. Ich habe so ein Drehding sie. Ja, genau. Und also es ist tatsächlich entlastend, nicht? Denn je älter so ein Mensch wird, dann hängt der dann eben Couch-Potato-mäßig da im Auto sitzt. Das ist, es schmerzt eben irgendwann nicht, oder die Wirbelsäule wird gequetscht und dann schläft der Fuß ein und man kann da nicht mehr, also bremsen, das sind wirklich echte Sicherheitsprobleme. Und aus diesem Grunde hat zum Beispiel Mercedes auch schon sehr früh angefangen, orthopädische Sitze anzubieten. Mhm. Ja, da war gar nichts. Da konnte man hinten dann irgendwie was strammer machen, dass eben die Lehne irgendwie anders ausgeformt ist. Das hieß aber orthopädische Sitze. Es gibt sehr weitgehend weiterentwickelte Sitze. Das ist zum Beispiel wieder, Recaro ist ein Anbieter, der macht einen Sitz, der heißt Recaro Orthoped. Und der wird dann bei Leuten, die wirklich echte Behinderungen haben. Kriegt den auf Krankenschein? Nicht Krankenschein, sondern das zahlt die Rentenversicherung. Ach komm. Ja, ja. Ist ja geil. Ja, ja. Das, die sind natürlich mega teuer, die Dinger. Ja klar, wie alles, was irgendeine Versicherung zahlt. Ja, ja. Naja, klar. Das wie alles, was irgendeine Sozialversicherung zahlt. So muss man es. Ja, aber ich habe in der Familie habe ich einen Fall, der hat mal einen Unfall gehabt und ist also auch Wirbelsäulen geschädigt. Ja. Und der hat so ein Ding und der sagt, er kann ohne diesen Sitz nicht mehr Auto fahren. Ja. Na, also so, da sitzt er einigermaßen beschwerdefrei drin. Aber da könntest du gar nicht drin sitzen. Da würdest, ja, dann würdest du aussteigen wie Quasimodo danach. Oh, guter Punkt. Gibt es auch Sitze für mich? Also gibt es Fat Man's Seat? Weil das ist zum Beispiel was mir immer wieder auffällt. Also du hast so, mein Transit ist halt das modernste Auto, das ich je gefahren habe. Gut, der Fiesta war damals das modernste Auto. Die Sitze sind okay. Was mir halt fehlt, ist eine Oberschenkelauflage. Mhm. Also ich hätte gerne ein bisschen länger den Sitz. Dann habe ich so, wie heißt das, Armlehnen zum Runterklappen. Die sind für Fette zu kurz, weil wir natürlich viel weiter vorne sitzen als alle anderen. Und dann merke ich auch, dass der Sitz eigentlich ein bisschen zu schwach gepolstert ist für mein Gewicht. Naja. Gibt's das, dass man einfach sagt, so hier, bau mal auf die Fahrerseite einen Sitz für Fetter? Du, ich sag doch, du gehörst eben nicht zu den 92%, sondern du fällst in die 8%, die größer oder kleiner oder schwerer oder leichter. Ist da der Markt groß genug, dass es sich lohnt? Naja, 8% nicht. Ja. Die Autohersteller sagen, nee, also die 8%, da werden wir jetzt nicht noch aufwendige weitere Konstruktionselemente damit einbauen, aber der Zubehörmarkt ist natürlich darauf eingestellt. Das heißt, ich müsste mal eigentlich nur gucken, wo finde ich denn irgendwie einen Sitz für den Ford Transit in der Ausstattungsvariante wie bei meinem E-Bike für schwere Menschen. Genau. In der Ausstattungsvariante Happy Size. Ja, die ist dann der HD, der Heavy Dirty Sitz. Heavy Dirty Sitz. Oder wie das heißt. Ja. Also ich würde mich wirklich, dann guck dir mal den Recaro Orthoped an. Den gibt's ja neu zu kaufen. Ja, aber über was, da ist wahrscheinlich der Preis eines Kleinwagens, den man dann also ich habe im Hinterkopf irgendwie 2,8 ohne Einbau irgendwie sowas. Okay, das ist viel Geld, aber gemessen daran, dass man im Zweifelsfall 10 Jahre darin sitzt, über 150.000 Kilometer. Die sind natürlich qualitativ auch viel, viel besser. Nicht? Ja. Wenn du jetzt so ein, also gerade im Ford Transit, der ja eigentlich ein Kastenwagen ist, also ein Arbeitsplatz ist, die Sitze sind, also die ich in Erfahrung, da sagte schon der Verkäufer damals beim Ford Transit, pass mal auf, nehmen Sie mal lieber einen Stoffbezug, der hält ein bisschen länger als der Kunstlederbezug, der bricht immer und der ist auch leichter zu wechseln und den können Sie sich dann als Ersatzteil kaufen. Hat natürlich kein Mensch gewechselt und als da ein Loch da war, dann ist der Schaumstoffkern auch mit ausgefusselt und dann brauchte man eben nicht nur den Bezug, sondern auch noch einen Schaumstoffkern. Genau, und zwar ist das immer ausgefusselt unten links, also links unten, wo man dann so drüber rutscht beim Aussteigen und irgendwie oben an den Schultern, da nubbelt sich das. Nein, immer also, eigentlich an der Lehne, da wo du mit dem Popo dran vorbei rutscht, ja, genau, wenn du dich da reinwuchtest. Genau. Was bei Leder zuerst speckig wird, das geht bei den anderen. Jetzt kaufe ich mir den Heavy-Duty-Sitz. Was macht denn dann eigentlich meine normal gewachsene Frau? Kann die dann da drin sitzen oder ist das für die dann wieder unbequem? Ja, gute Frage. Das ist natürlich, wenn man jetzt, also sind wir wieder bei diesen 92%, wenn die da reinfällt und du nicht. Nicht? Also sicherlich, du hast ja bei diesem Sitz, da gibt es ja auch so Memory-Stellungen, also der kann dann drei Fahrertypen zum Beispiel, kann der speichern. Nicht? Also wenn jetzt, du hast meinetwegen Speicherplatz 1, dann drückst du darauf, dann fährt der genau die Position, die für dich gut ist. S-Klasse halt, ne? Ja, na genau, also das haben die sogar serienmäßig. Ja. Und also da gibt's, die Sitze können natürlich viel, viel, viel mehr, aber das will der Massenhersteller am Band einfach nicht bezahlen. Nicht? Ja. Und aus diesem kühlen Grunde hast du eben schlechtere Sitze. Und es gab ja früher, also die man wurde immer bei den französischen Autos, inzwischen ist es auch längst vorbei, aber wurde damals eben auch mal bekrittelt, viel zu weich die Sitze, die französischen Sitze, da schwabbelt man drauf rum. Und dann, wenn man irgendwie damals noch Datsun oder so, dann ist ja viel zu klein, ja, die Lehne ist zu kurz oder man konnte die Kopfstütze eben nicht verstellen, ja, dann hörte die irgendwo im Genick auf und wenn dann eben der Peitscheneffekt brach man sich eben das Kreuz ganz besonders gut. Ist man schnell tot. Ja, aber mit Recht wurde das eben bekrittelt und inzwischen gibt's, also serienmäßig wüsste jetzt nicht, dass man auch einen echt schlechten Sitz hat. Ja. Also es gibt manchmal Sitze, die sind eben in ihren Verstellmöglichkeiten begrenzt und dann. Also was ich oft feststelle, ist so bei Leihwagen und sowas. Also je kleiner das Auto, das du kriegst, desto kürzer ist die Sitzfläche. Also die werden dann relativ schnell unbequem. Naja, weil die natürlich auch nicht für Langstrecken gedacht sind. Ja, stimmt auch. Kleinwagen sind ja eher was für die kurze Strecke. Und es ist nach wie vor so, dass viele Leute, insbesondere die ihr Auto eben beruflich nutzen, Langstreckenfahrer sind, dass die Seriensitze rausschmeißen und sich was Besseres kaufen. Ja. Verständlicherweise. Das ist also ein ziemlich großer Markt und die gibt es ja auch nach wie vor. Es gibt Sitzspezialisten, die. Na, und es ist nicht viel Geld. Also wenn du überlegst, wenn du jetzt meinen Bus heute dir neu kaufen wolltest, wenn er denn lieferbar wäre, auch so wir hatten ja schon eine Sendung drüber, es wird immer schlimmer mit den Lieferfristen. Ne? Naja. Wenn du dir meinen Bus heute neu kaufen würdest, würdest du da irgendwie, ich glaube, bei so einem Massenhändler kostet der so um die 56.000 Euro. Mhm. Wenn du dann da 2,5 für so einen Sitz reintust, das sind 5% des Fahrzeugs dafür, dass du gut sitzt. Das ist halt wie beim Fahrrad. Also mein Fahrradsattel kostet 150 Euro, weil ich, das ist ja. Das, ne? Also und das ist noch ein günstiger Sattel. So, also letztendlich ist das. Naja, ja, und wenn du den aber nicht erfährst, den Sitz oder den Sattel, ja. Sondern eben mit irgendeinem Massenprodukt 0815 losfährst und du nimmst es ja hin. Ne? Ja. Und man akzeptiert es. Ja, so ist er eben der Sitz. Der Arsch weh. Ja, da war kurz mal eine genau. Kniebeuge. Oder noch besser vorne, so der, wie heißt das, Damm. Ja. So ist es halt, das Fahrradfahren. Dann werden alle nicht jünger. Und dann guckst du mal und stellst dich raus, nee, so ist das eben nicht. Naja, das muss so also ich sehe es jetzt gerade wieder, hier mein guter 190e, ja, noch Erstserie, noch mit den Federkernsitzen, der hat ja noch Federkernsitze, Baujahr 88, unmittelbar vor der Modellpflege, da sagt meine Frau, oh, also ich kann da nicht sitzen in dem Sitz und auf meiner Seite, die ist jetzt nicht so schwer und groß, ja. Normalerweise sollte man denken, na, wieso, soll einfach still sitzen, wird schon gehen, nicht? Ja. Aber ich auf meiner Seite habe natürlich einen Recaro-Sitz eingebaut. Ach so, okay. Weil der Sitz, der war schon beim Erstversuch, gar nicht. Ne? Der war durchgesessen und platt und raus mit dem Ding und habe mir da eben einen Recaro-Sitz eingebaut, den ich noch hatte. Da war es wieder schwierig, die richtige Konsole zu kriegen. Ja, denn wenn du jetzt so ein altes Auto hast, okay, ja. Ja, die Konsolen werden nicht mehr hergestellt, die musst du dir dann irgendwo her aus dem Gebrauchtmarkt besorgen. Ja. Da war die Konsole bei weitem teurer als der Sitz. Ja. Gott, ja, okay. Ja. Gut, aber ich habe damals, ist jetzt schon eine Weile her, habe den eingebaut, als ob ich ein anderes Auto fahre. Ja, kann ich mir vorstellen. Das ist tatsächlich so. Du denkst, du sitzt in einem anderen Auto. Ja, kann ich mir das sagen. Sitzgefühl ist, also das ist ja deine Verbindung, deine physikalische Verbindung mit dem Auto. Ne? Ja, das ist halt auch, ich habe, bis ich mir diesen Ford Fiesta damals gekauft hatte, 2005, fast ausschließlich gebrauchte, sehr alte Autos gehabt. Ja, immer so 2000 Mark Autos. Und wie sowas. Waren die Sitze? 2000 Mark Autositze halt und dann irgendwie das erste Mal in den nagelneuen Fiesta einzusteigen, das ist ja auch, das war ja ein Gefühl ja wie ein neues Auto letztlich, also schon, ja, und wenn dann nur einen neuen Sitz. Naja, die Entwicklung geht auch weiter, wenn du dir jetzt eben hier die besagten Federkernsitze anguckst und dann heute so. Ich glaube, hatte ich in meinem Benz auch noch, oder? 89er, 124er. Also hat sich zumindest so angefühlt. Die erste Serie hat er das auch noch. Naja, und ich habe dann, weil ich ja gerne immer den originalen Sitz da doch in gutem Zustand haben möchte, ich habe mal bei einem England-Urlaub, habe ich mir dann auf dem Schrottplatz da einen Beifahrersitz gekauft. Und der war natürlich wie neu. Ne? Ja klar, Beifahrersitze sind meistens relativ unbenutzt. Was ist denn eigentlich von diesen Sitzen zu halten, wo dann auch noch so Heizung und so Gelöte drin ist? Ist das... Na Mann, Holger, was also ist das eine Frage? Also die Vorstellung, Airscarf heißt das, glaube ich, ne? Also die Vorstellung, das dass ich ein Cabrio fahre und Warmluft um den Hals geblasen kriege, die finde ich schon ziemlich geil. Mhm. Aber ist das nicht das, was als erstes kaputt geht? Nee, dann eher die normale Sitzheizung. Ja, die kann ich, das ist sowieso nicht meins. Das ist nicht da, kann ich nicht benutzen. Nee, ich fühle mich bei Sitz, Hämorrhoidenstößchen ist nicht das Richtige, finde ich. Nee, ich fühle mich dann immer, als hätte ich eingenässt. Ach so. Das ist immer so, Sitzheizung geht überhaupt nicht. Nee, ich finde, ich bin ein großer Fan von Sitzheizung. Ja, meine Frau auch, aber ich kann das nicht. Ich sitze dann da und sitze so nach 5 Minuten. Ach, dann gleich fängt es am Jucken. Nee, aber der Airscarf, also dieser Luftschal, der ist ja nur was, ich glaube, den gab es beim SL und SLK. Ja, da gab es, weil du hast ja den Sog hinten, nicht? Und wenn du im Herbst meinetwegen offen fährst, dann zieht es dir wirklich ganz gemein im Genick, nicht? Und wenn du im Herbst offen, natürlich fährst du offen, du hast ein Cabrio. Naja. Die Leute müssen endlich auch mal verstehen, dass man das Cabrio fahren bedeutet, dass man das Dach bei schlechtem Wetter schließt und nicht bei gutem Wetter öffnet. Na gut, also jedenfalls, es gibt Leute, die beschwerten sich darüber, dass sie einen steifen Hals hatten. Die hätten ja auch einen normalen Wollschal umbinden können. Der hätte den gleichen Effekt. Die gibt es übrigens sehr attraktive, gerade für die Damen, der dann... Hinten so flattert. Ja, ich denke... In die Speichen flattert. Ja, wie hieß die eine? Eleonora Duncan oder so, die erwürgt wurde. Da hatte sich der Schal wirklich in den Speichenrädern... Nein! Und die... Das gibt's irgendeine Schauspielerin. Also krass. Der Vorname war Eleonora, Nachnamen weiß ich nicht mehr. Nee, höre ich gerade. Nee. Ja? Krass. Muss ich mal googeln. Machen wir mal in die Facts nachher rein. Richtig? Wo waren wir? AirScarf, genau. Und, ja. Und das, da wird einfach nur ein Heizungskanal eben dann so angesteuert, dass der von hinten eben ins Genick ein bisschen warme Luft aus der Autoheizung schießt. Stimmt, das ist dann im Wesentlichen mechanisch, da geht nichts kaputt. Nicht ne? mal mechanisch, das ist einfach oder ist eher also pneumatisch. Ein Schlauch. Ja, ja, ja genau. Das meine ich mit mechanisch. Naja, aber wieder eine aufwendige Sitzkonstruktion, da musst du ja irgendwie in die Sitzstruktur musst du ja irgendwie noch einen Schlauch ja. einbauen. Nicht? Und die Sitzheizung, die war ja so in der Frühzeit, waren das eben ganz normale, so wie Konstantan, irgendwelche Heizdrähte. Ja. Die waren eben unter den Sitzbezug gebaut und die sind dann natürlich irgendwann über kurz oder lang sind die dann auch zerbrochen. Mhm. Ist ja immer dann so, wenn du mal eben schnell was ins Auto hebst, dann kniest du dich ja mit dem Knie stimmt, auf den ja, Fahrersitz und ja, hebst irgendwas genau, rüber ja. nicht? Und knack. Und inzwischen sind die aber aus Kohlefaser, also Kevlar. Okay. Und die gehen nicht mehr kaputt, also die sind jetzt ja. deutlich haltbarer. Hast aber natürlich bei den alten Autos dann immer das Problem, dass dann neue Sitzheizungen eingebaut werden müssen. Alles runter und ja. Aber ich finde, Sitzheizung ist eine echt gute Sache, gerade bei. Das finden alle. Ich bin auch der einzige Mensch, den ich kenne, der mit Sitzheizung nicht warm wird. Ja, und gerade bei den Elektroautos, da heißt es immer, ja, im Winter, da muss man ja heizen mit Strom und das. Ja, aber dann bist du mit der Sitzheizung noch viel besser dran, oder nicht? Weil das verbraucht doch nichts. Kannst du genau, das wird ja dann immer gesagt, nehmen Sie nicht die normale Heizung, die den ja. Innenraum erwärmt, sondern erstmal, solange es noch erträglich ist, die Sitzheizung, ja. dann haben Sie ein gutes Gefühl. Oder? Genau, kann man und nur unterschreiben. Heizung im Elektroauto ist auch richtig krass. Also ich merke das ja immer, wenn ich mir diese WeShare-Dinger klicke und dann mal die Heizung einschalte. Das ist sofort irgendwie 20% Reichweitenverlust. Ja. Ähnlich Klimaanlage. Ja. Das ist schon ganz witzig. Naja, weil das eben alles mit Strom passiert. Ja. Oder auch jetzt, also runtergebrochen wieder auf die Verbrennerzeit, in meinem Smart Diesel, der ja. hat ja einen sehr guten verhältnismäßig für Verbrenner Wirkungsgrad, deswegen ist wenig Abwärme für die Innenraumheizung zur Verfügung. Das ist Turbo-Diesel-Problem, ja. Das genau. war bei meinem Fiesta auch so. Ich habe auch gedacht, scheiße, die Heizung ist kaputt. Wird nie warm. Nicht? Und deswegen ja, genau. haben die da eben auch so einen Heizstab mit ja. integriert. Du kannst also da eine Stufe weiter klicken und dann wird dieser Heizstab erhitzt. Ach, das ist ja praktisch. Und dadurch hast du dann eben doch eine bessere Heizwirkung. Aber wenn man den einfach immer anlässt, den Heizstab, dann merkst du, im Winter verbraucht die Kiste plötzlich 0,8 oder 1 Liter mehr. Und das sind okay. ja dann fast 30% mehr. Ja, ne? Das war schlimm mit meinem Turbodiesel, als ich ihn neu hatte. Ich habe den auch im Herbst irgendwann gekriegt. Und dann, als es im Winter richtig kalt war, ich habe halt wirklich gedacht, die Heizung ist kaputt, was mache ich denn jetzt? Und dann auch Werkstatt, und er sagt, nee, das ist Turbodieselabwärme, bla bla bla. Ja. Und das war halt so, ich hab gewohnt in Charlottenburg am Corbusier-Haus, mhm. am Olympiastadion. Mhm. Und halt gearbeitet in Potsdam im Sender. Die Karre ist, als ich in Potsdam von der Autobahn gerade warm geworden. Gerade mal warm geworden. Hatte der Sitzheizung? Nee. Naja. Wollte ich ja nicht. Ja, naja, ja, wollte ich ja nicht, genau. Also mit dir kann man es ja auch schwer recht machen, nicht? Keine Sitzheizung, aber sagen, die Heizung geht nicht. Ja. Ja, verdammt. Und das war halt bei Benz immer so cool. Ist immer heiß. Ja. So, und ja. Das Beste ist, wenn die Sicherung durchbrennt, das habe ich dann bei meinem Kombi 124er festgestellt. Vor allem dem Gebläse. Wenn die Sicherung durchbrennt, an der die Innenraumbeleuchtung hängt, schaltet die Heizung auf Maximum. Ah, genau. Das war, da ja. waren wir in hier Rostock am Meer oben, wie heißt es? Warnemünde. Mhm. Morgen einen Tag am Meer verbracht, irgendwann ins Auto eingestiegen und dann ist genau das passiert, die Sicherung war durch. Es wurde immer wärmer im Auto und dann hat es angefangen in Strömen zu regnen. Ne? Wie Treibhaus. Und das dann, genau, und das dann irgendwie im August oder ja. September oder irgendwie so. Also das war eine der schlimmsten Autofahrten meines Lebens. Weil du hast. Entweder hat es reingeregnet oder du hast halt irgendwie 38 Grad Autoluft in den Gasfahrwerk. Ja, gut. Naja, gut. Dann nützen dir dann auch Massagesitze nicht? Aber nee, es gibt ja auch welche, die sind ventiliert. Ja. Oh, das ist interessant. Da wird die Sitzoberfläche belüftet. Das finde ich gut. Und zwar entweder gekühlt oder geheizt, ne? Das finde ich gar nicht schlecht. Also wenn es dann der komplette Sitz ist, dass ich auch im Rücken was abkriege und nicht denke, unten ist alles warm. Ja, aber das sind eben wirklich dann recht aufwendige Geschichten. Ist auch wieder S-Klasse und sowas. Ja, eine Oberklasse-Sitze. Ja, wenn du jetzt so einen Sitz dann mal hast, also ich hab den mal gehabt, der war kaputt, ja, und da ging irgendwas. Was ging da nicht? Die elektrische Sitzverstellung. Da sind ja so eine Scheibenwischer-ähnlichen Motoren, die dann über eine Schubstange auf und zu machen. Mhm. Aber natürlich mit irgendwelchen PVC-Zahnrädchen, nicht? Und wenn da eben wieder so ein Heavy-Duty-Mensch drin sitzt, der da eben mit seinen 130 Kilo in die Rückenlehne, dann kann der kleine Motor, der ackert dann dagegen und irgendwann macht's knack, dann ist das Zahnrad gebrochen. Toll. Ja, also da muss man auch darauf achten, dass man es nicht überlastet. Und dieses Zahnrad wurde dann Gott sei Dank noch als Ersatzteil angeboten, inzwischen nicht mehr. W126, also S-Klasse Name. Kann man sich das nicht, kann man sich das nicht in Eisen nachgießen lassen? Ah, kannst du die auch drucken lassen. Gibt's da jetzt im Forum, gibt's da inzwischen auch eine Datei. Also, das tritt aber wohl öfter mal auf, weil die Dinger ja auch hart werden, nicht? Also, wenn du so einen alten Komfortsitz hast, da ist fast immer alles kaputt. Den kannst du dann erstmal generell überholen. Aufwendig. Ne? Also, will man überhaupt so elektrisch verstellbare Sitze haben oder will man das lieber manuell haben, weil es nicht kaputt gehen kann? Oder ist es egal, weil das Auto um den Sitz herum sowieso nach 10 Jahren den Geist aufnimmt? Ja, so muss man es wohl sagen. Okay. Aber wenn du mich fragst, also ich habe es einfach immer lieber, wenn ich so ein Rad habe, an dem ich drehen kann, stufenlos, die Lehnenneigung. Ja. Das funktioniert natürlich auch elektrisch, auch, aber denkst du, wenn das kaputt geht. Wenn es kaputt geht, ja, dann hast du es. So, ich erinnere an die Heckklappe meines 124er Kombis nach 3 Wochen, nachdem ich den hatte. Mit der Zuziehhilfe. Ging die Zuziehhilfe nicht mehr. Da musstest du eben zuknallen. Ne? Genau. Und ich hatte ein elektrisches Schiebedach und solange ich den Wagen hatte, hatte ich Schiss, dass das elektrische Schiebedach auch nicht mehr geht, weil dann musst du nämlich an so ein komisches Schraube hinten, musst du mit dem Radkreuz hinten im Kofferraum. Wickeln, ja. Genau, da hatte ich Angst vor. Ja, aber auf und zu geht's schon, bloß die Hubwinkel brechen ab. Das ist ja beim 124er, die Hubwinkel, die das aufstellen, dieses Aufstelldach. Irgendwann macht's knack, klick, und dann verkantet's irgendwie und dann. Da war dann schon irgendwie mein 123er schöner mit diesem Klapp runterdrehen und diesem Wurm, zieh nach hinten auf. Das war krass. Hast du es zweimal in der Schulter gehabt? Ja gut, und die Sitze beim 123er, die waren seinerzeit aktuell, Mercedes-Sitze. Ja, klar. Erst diese immer, das sind Martha-Sitze, die sind viel zu hart. Ja, aber auf der Langstrecke waren die dann doch gut. Allerdings eben auch, Taxifahrer klagten ja dann auch, die waren irgendwann durchgesessen. Mhm. Und dann gab es ja das Taxipaket. Ne? Da war dann ein verstärkter Sitzkern. Ah. Drin, nicht? Und der verstärkte Sitzkern, das sah so aus, da wurden einfach Schaumstoffdinger in die Sprungfedern reingedreht, haben dann. Und für 350 Mark verkauft. Ja, genau. Und das haben dann später, haben das dann auch alle, die klagten auch über durchgesessene Sitzpolster, haben dann Schwimmnudeln genommen und da reingedreht. Und hat gut funktioniert. Das ist eine gute Idee, also auch für heute, wenn du irgendwie noch so eine alte Karre hast und. Ja, naja, du hast ja billig den Sitz aufarbeiten willst. Genau, und wenn du da im Forum guckst, da gibt's immer mal wieder einen Workshop, wie saniert man den Sitz, ne? Und bei der Gelegenheit werden dann natürlich mal gleich die Sitzheizung nachgerüstet, wenn man schon mal den Bezug unter hat, nicht? Das ist wie zu Hause. Wenn du mal den Boden raus hast, machst du direkt eine Fußbodenheizung. Na klar. Na sicher, die Fußbodenheizung selber, die kostet ja nichts. Ja. Und so ist es bei der Sitzheizung auch nicht. So eine Matten, die kriegst du für wenig Geld. Ja. 50 Euro mit allem drum und dran, mit Schaltern und so. Dann musst du natürlich den Sitz ausbauen, den Bezug runternehmen, das so einbauen, dass es beim Raufsitzen nicht knistert. Na, und dann wieder alles zusammenbauen, den Sitz wieder einbauen. Dann muss es natürlich auch noch so verlegt werden, dass nicht ein Kabelbrand entsteht. Etc. Kostet immer, warte mal, was nimmt so ein Sattler? Irgendwas zwischen 350 und 400 Euro für Einbausitzheizung. Hm? Interessanterweise nimmt ein Sattler das auch für die Sanierung einer Sitzbank der Vespa, wenn du da ein Brandloch drin hast. Ist auch ganz interessant. Das scheint ein Fixpreis beim Sattler zu sein. Naja, aber das finde ich ja ein bisschen. Wenn er den jetzt aufwendig anfertigt, dann vielleicht noch nicht. Aber die gibt es ja nun als Ersatzteil, die Bezüge. Ja. Das finde ich ein bisschen viel. Du bringst ja die Sitzbank mit, die legst sie ihm ja hin, nicht? Oder muss er die auch noch irgendwie kompliziert abbauen? Ich hatte gefragt, was kostet das? Ja, schon so 300, 400 Euro müssen sie rechnen. Und dann habe ich halt geguckt auf eBay, habe ich dann die Sitzbank geschossen für 250 oder so, unbenutzt, weil sich irgendjemand so eine komische Höcker-Sitzbank auf seinen Modell. Kann man auch mal drüber reden. Ne? Die Höcker-Sitzbank ist ja quasi der Schalensitz des Zweirades. Andreas Kessler, wir hören jetzt langsam mal auf damit. Ich danke fürs Gespräch. Es war mir ein Vergnügen. Das war der Omnibus. Vielen Dank fürs Mitfahren. Wenn ihr wollt, dass der Bus auch weiterhin fährt, lasst uns gerne ein bisschen Geld da. Das geht auf verschiedenen Wegen, zum Beispiel per PayPal, Steady oder Patreon. Und wer uns dort abonniert, kann sogar bei gelegentlichen Sonderfahrten mit dabei sein. Die Kasse findet ihr auf omnibus.fm. Und wer uns da besonders viel Geld einwirft, wird im Abspann von einer angenehmen Frauenstimme erwähnt. Hier die Liste. Sebastian Busse. Ist eine kurze Liste.